Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 293, an Schiller. Herr von Humboldt, der erst morgen früh abgeht, lässt Sie schönstens grüßen und ersucht Sie, beiliegenden Brief sogleich bestellen zu lassen. Wir haben über die letzten Gesänge ein genaues prosodisches Gericht gehalten und sie so viel als möglich war gereinigt. Die ersten sind nun bald ins Reine geschrieben und nehmen sich mit ihren doppelten Inschriften gar artig aus. Ich hoffe, sie die nächste Woche abzusenden. Auch sollen sie vor Mittwoch noch ein Stück Cellini zu 12 geschriebenen Bogen erhalten. Es bleiben alsdann etwa noch 6 für den Schluss. Übrigens geht es etwas bunt zu und ich werde in den nächsten 14 Tagen zu wenigem kommen. Die astrologischen Verbindungen, die Sie mir mitteilen, sind wunderlich genug. Ich verlange zu sehen, was Sie für einen Gebrauch von diesem Material machen werden. Ich wünsche die Materie, die uns beide so sehr interessiert, bald weiter mit Ihnen durchzusprechen. Diejenigen Vorteile, deren ich mich in meinem letzten Gedicht bediente, habe ich alle von der bildenden Kunst gelernt, denn bei einem gleichzeitigen, sinnlich vor Augen stehenden Werke ist das Überflüssige weit auffallender als bei einem, das in der Sukzession vor den Augen des Geistes vorbeigeht. Auf dem Theater würde man große Vorteile davon spüren. So viel mir neulich auf, dass man auf unserem Theater, wenn man an Gruppen denkt, immer nur sentimentale oder pathetische hervorbringt, da doch noch 100 andere denkbar sind. So erschienen mir diese Tage einige Szenen im Aristophanes völlig wie antike Bareliefe und sind gewiss auch in diesem Sinne vorgestellt worden. Es kommt im Ganzen und im Einzelnen alles darauf an, dass alles voneinander abgesondert, dass kein Moment dem andern gleich sei, so wie bei den Charakteren, dass sie zwar bedeutend voneinander abstehen, aber doch immer unter ein Geschlecht gehören. Leben Sie recht wohl und arbeiten Sie fleißig. Sobald ich ein wenig Luft habe, denke ich an den Almanach. Weimar, den 8. April 1797. Geh!